Als der gut, aber nicht sonderlich auffallend gekleidete Herr nachdenklich durch den beginnenden Abend schreitet, ist er sicher, dass er sich in einer Situation befindet, die es dringlich zu verändern gilt. Die Begeisterung der ersten Gesellschaft Erfurts ob seiner Anwesenheit, ihr permanentes Heranrücken an ihn, die ständig wachsende Zahl von Personen, mit denen er in Kontakt treten muss, und nicht zuletzt ihre Untertänigkeit, Ehrerbietung und Eilfertigkeit machen ihm das Leben zusehends schwer. Gerade ist er einer Situation äußerster Inkommodität nur deshalb entgangen, weil der Zufall zu Hilfe kam. Er hatte an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilgenommen, der er sein Erscheinen nicht hatte verweigern können, weil die Honoratioren der Stadt so sehr darauf bestanden hatten. Bei seinem Eintreffen wurde es zunächst gewohnt still. Alle erhoben und verneigten sich, alle bestaunten ihn. Dann trat ein alter Herr auf ihn zu. »Hoheit! Wir haben uns ja lange nicht gesehen, viel zu lange!« »Gewiss, mein Lieber, da haben Sie recht«, antwortete der Prinz und setzte seinen Weg unvermittelt fort zum für ihn reservierten Tisch. Der alte Herr war ihm vollkommen unbekannt. Die Gesellschaft, mit der er für diesen Abend zusammensaß, bestand ausnahmslos aus Personen, die auf die eine oder andere Weise seinem Großvater, dem Kaiser oder seinem Vater, dem Kronprinzen, verbunden waren. So sprach man viel über das Leben zur Kaiserzeit im Allgemeinen und das Leben bei Hof im Besonderen. Der eine oder andere wusste gar manch amüsante Anekdote über den Großvater oder den Vater des Prinzen zu berichten. Der Prinz selbst hörte aufmerksam zu, pflichtete hier und da bei, lachte, wenn alle lachten, hielt sich ansonsten aber vornehm zurück. Unvermittelt dieses angeregte Plaudern unterbrechend, rauschte plötzlich der Bürgermeister in den Saal, erhob das Wort und teilte der anwesenden, erlauchten Gesellschaft mit, er sei untröstlich. Zu seinem allergrößten Bedauern könne die Überraschung, die zu Ehren seiner königlichen Hoheit geplant war, nicht stattfinden. Man habe eine ganz besondere Person erwartet. Sie weile derzeit in Gotha und hatte ihr Erscheinen bereits zugesagt. Eine unvorhersehbare Indisponiertheit mache es ihr nun jedoch leider, leider unmöglich, ihre Zusage einzuhalten. Die Überraschung sei dergestalt gewesen, dass weder seine königliche Hoheit noch diese erlauchte Person vorher wussten, wen sie treffen sollten. Für königliche Hoheit wäre es ganz sicher ein Erlebnis von besonderer Freude und Rührung geworden, denn die erwartete Person sei seine ehemalige Kinderfrau. Applaus und Äußerungen großen Bedauerns erfüllten den Saal gleichermaßen. Der Prinz war blass geworden und viele der Anwesenden wurden Zeuge, wie eine große emotionale Regung Besitz von ihm ergriff. Doch er verstand Haltung zu wahren und den Gefühlssturm gekonnt zu parieren, was allen Anwesenden ein weiterer Beweis seiner hohen Herkunft war. Wenig später verließ der Prinz die Gesellschaft. Er wollte eine Weile allein sein. So lehnte er den Wagen, der bereit stand, ihn ins Hotel zu bringen, ebenso ab wie die zahlreich vorgetragenen Angebote, Hoheit das Geleit anzutragen, damit Hoheit nicht allein durch den bereits angebrochenen Abend schreiten müssen. Der Fußweg ohne Begleitung ist ihm Bedürfnis und Notwendigkeit zugleich. Er muss nachdenken. Die Zahl der Personen in seiner Nähe, die den Hohenzollern nahestehen, wächst beständig. Immer mehr Menschen dringen immer weiter in den engeren Kreis um die Familie vor. So wird es zusehends schwieriger, Abstand zu wahren. Vor allem ist es fast unmöglich geworden, die Konversation von Aspekten fernzuhalten, die nur Eingeweihte etwas angehen und die auch nur Eingeweihte kennen. Es scheint an der Zeit, Erfurt zu verlassen. Den Zeitpunkt und die Umstände seiner Abreise bei einer späten Tasse Tee in der Halle des Hotels erwägend, bemerkt er zwei Herren, die ihm bereits am Morgen aufgefallen waren. Sie sind eine Idee zu unauffällig, eine Spur zu beiläufig, einen Tick zu harmlos. Er wird observiert. Man ist ihm auf der Spur. Am nächsten Morgen entkommt er in aller Frühe seinen Beschattern mit einem der Tricks, die man in seinen Kreisen ganz selbstverständlich beherrscht, und nimmt den ersten Zug nach Berlin. Dort angekommen, steigt er in einem kleinen Hotel ab, streift ein wenig durch die Stadt, nimmt in einem kleinen Restaurant eine kleine Mahlzeit ein und studiert die Zeitungen. Nichts. Kein Wort über ihn. Wenig später, am 29. Dezember 1926, aber bricht der Sturm los. Die Zeitungen berichten auf den Titelseiten und die Polizei startet eine beispiellose Großfahndung nach Prinz Wilhelm von Hohenzollern, alias Baron von Korff, alias Prinz von Liefen, alias Graf von Palen, alias Harry Domella. Doch er ist nirgends zu finden. Harry Domella führt das unauffällige Leben eines bescheidenen Mannes, der seine bescheidenen Mahlzeiten in bescheidenen Restaurants einnimmt und den Menschen um sich herum dezent die letzten Neuigkeiten ablauscht. Es scheint kein anderes Thema als den großen Bluff des kleinen Mannes zu geben, der die hohe Gesellschaft so genial zum Narren gehalten hat. Das ganze Land lacht laut und ausgiebig und weiß sich kaum satt zu hören an immer neuen Details über die wunderliche Posse des reichsfremden Hochstaplers, der es bis zum Enkel des Kaisers gebracht hat. Die Massen haben ihren Helden, und die aufgeklärten Kräfte feiern ihn gar als großen Revolutionär, der wie kein anderer die Gefahr der reaktionären Zirkel im Lande offengelegt hat. Ein königlicher Titel, kombiniert mit blasierter Affektiertheit, genügt, und die erste Gesellschaft fällt standepede zurück in längst überwunden geglaubte Idiotie. Eine Idiotie, die es in sich hat und keineswegs nur harmlos und lächerlich wirkt. Was durch das Kabinettstück des falschen Hohenzollernprinzen zutage getreten ist, kann der jungen, noch zarten Demokratie durchaus gefährlich werden. Die erste Gesellschaft kann über all das weder lachen noch weinen noch sprechen. Sie bleibt vielmehr auffallend teilnahmslos und wortkarg. Es gibt keine Zeugen, keine Geschädigten, keine Kläger. Hinter den Kulissen aber werden die besten Kommissare auf den Fall angesetzt. Auch sie tappen lange im Dunkel. Harry Domella bleibt unsichtbar. Er weiß um die Kreise und Bezirke, Winkel und Ecken, in denen sie nach ihm suchen. Kennt sie noch gut aus seinen dunklen Tagen in Armut und Verzweiflung und weiß sie zu meiden. Solange er über ausreichend Geld verfügt, um sich in Kreisen zu bewegen, in denen sie ihn nicht vermuten, ist er in Sicherheit. Doch seine Barschaft hält nicht allzu lange und er muss sich etwas Neues einfallen lassen. Seine Häscher sind darauf vorbereitet. Wenn er nicht über kurz oder lang im Milieu der Obdachlosen auftaucht, wird er über den Eintritt in die Fremdenlegion versuchen, das Land zu verlassen. Genau das tut er auch. Und so fällt es der Polizei nicht schwer, ihn dort abzufangen. Harry Domella wird verhaftet und einer sehr langen Liste von Vergehen angeklagt. Das Schicksal aber, das den reichsfremden Bettler vorübergehend zum potenziellen Thronfolger des deutschen Volkes und dann zum meistgesuchten Gauner des Landes gemacht hat, ist diesmal auf seiner Seite. Die Sympathien der Nation gehören ihm, die der Intellektuellen ganz besonders. Einer der bedeutendsten Schriftsteller der Republik, Thomas Mann, lobt seinen tollkühnen Streich in den Feuilletons der deutschen Presse und wird später einmal sagen, Harry Domella habe ihn nicht unmaßgeblich zu einem seiner wichtigsten und besten Romane inspiriert. Auch der Richter ist gnädig. Es liegt nicht viel Handfestes gegen Domella vor. Die Beteiligten auf Seiten der Saxo Borussia, wie auch der Erfurter Gesellschaft, zeigen große Erinnerungslücken, hatten kaum Kontakt zum Delinquenten, fühlen sich weder betrogen noch geschädigt. Kurz, es gibt keine Kläger. Der Richter verhängt eine milde Haftstrafe. Harry Domella nutzt sie, um seine Memoiren zu schreiben. Das Buch wird ein großer Erfolg. Der Autor ist zum ersten Mal in seinem Leben ein geachteter Mann mit eigenem legal erworbenem Einkommen, das ihm ein würdiges Leben ermöglicht. Prinz Harry Domella, der Enkel des Kaisers. Erzählerin Anne Weber. Erzähler Andreas Fröhlich. Buch und Regie Michael Esser. Sounddesign Volker Zeigermann. Geräusche Martin Langenbach. Musik Ben Esser. Produktion Zeigermann Schmal. Erschienen im Campfire Media Verlag.